Ich werde einen Film drehen, ein Mega-Hit! Dachte, wir versuchen mal was Großes. Hat er den Final Cut? Nein. Hören Sie, tun Sie das Richtige. Was? Oder aber ich nehme Ihnen den Film weg und schneide ihn selber. Zur Geschichte mit dem Großen kommen wir gleich. Vorher zu den starken Frauenfiguren. Diese hier zum Beispiel. Ich brauche meinen Mann. Holst du ihn bitte? Nein, tut mir leid. Platz 5. The Danish Girl von Tom Hooper. Die Ehefrau, deren Mann Frau sein will. Eine eindrucksvolle Alicia Vikander an der Seite von Eddie Redmayne. So melodramatisch überzogen der Film mitunter auch wirkt, Alicia Vikander, Schwedin, 1988 geboren, die Königin aus Die Königin und der Leibarzt, die Androidin aus Ex Machina, naja, das mit Codename Uncle vernachlässigen wir jetzt mal, und bald, wenn nicht im Kino, dann Alicia Vikander auf DVD als britische Schriftstellerin Vera Brittain in Testament of Youth. Manchmal liebt die Kamera die Schauspieler, gut, Rinnen. Die Kamera liebt übrigens auch eine Iren. Platz 4. Brooklyn, eine Liebe zwischen zwei Welten, von John Crowley. Eine Frau, bei denen sich nicht Iren die Zunge verknoten, wenn sie versuchen, ihren Namen richtig auszusprechen. CBS Late Show Talker Stephen Colbert. Wie oft sprechen die Leute deinen Namen beim ersten Versuch richtig aus? How often do people get it right on the first try? Hardly ever. Eigentlich nie, meint, und wir versuchen es jetzt hier, eigentlich nie, meint Saoirse Ronan. Saoirse Ronan, die Wunderbare, spielt in Brooklyn eindrucksvoll eine Migrantin, die es nach New York und dann zurück in ihre irische Heimat verschlägt. Richard Brody, Filmkritiker des New Yorker und letzte Woche Gast zur Podiumsdiskussion auf der Berlinale, meinte in einem Interview, es gibt in Deutschland gute Filmemacher, aber keine großen. Das hieße sozusagen in Verlängerung, es gibt in Deutschland gute Filme, aber keine großen. Nur frage ich mich, wie sich die Begriffe gut und groß überhaupt begründen lassen? Und wie ordnet sich in einer Filmkritik dann dazu die Kategorie bewegend, im wahrsten Sinne des Wortes von etwas in Bewegung setzen? Und machen wir es noch komplizierter und ergänzen das Ganze durch Subjektivität. Also, Platz 3. Ich bin dann mal weg von Julia von Heinz. Weder für gut, geschweige denn für groß, halte ich die Verfilmung von Habe Kerkelings Pilgerfahrt auf dem Jakobsweg. Offen gestanden eher schrecklich und unangemessen laut und grell finde ich diesen Film angesichts des Themas Gottsuche. Letzte Woche erzählte mir eine Bekannte, dass sie mit ihrem Mann in Ich bin dann mal weg war. Ihr Mann ist solide verhaftet in der materiellen Realität, ein Unternehmer. Aber nach diesem Film will er jetzt auch den Jakobsweg gehen. Sprich, er hat etwas gesehen in diesem Film. Da staunte der Filmkritiker in mir nicht schlecht, still, nachdenklich werdend angesichts meines vernichtenden Urteils. Manchmal handelt ein Film, groß, klein, gut, schlecht, vollkommen egal, offensichtlich von dem oder von der, die ihn sehen. Dafür ist es dann nicht so ganz einfach, eine Schublade zu finden. Platz 2. Suffragette. Taten statt Worte von Sarah Gaffron. Und Sie arbeiten für Mr. Taylor seit... Stundenweise, seit ich 7 war. Vollzeit dann so ab 12. Ich bin mit 17 Oberwäscherin geworden, Vorarbeiterin mit 20. Ich bin jetzt 24, also... Sie sind recht jung für so einen Posten. Als Wäscherin hat man oft kein langes Leben. Und wieso nicht? Man kriegt das Reißen und starke Hustenanfälle. Die Geschichte der Wäscherin Maud, 1912, Großbritannien. Der Kampf ums Frauenwahlrecht, um soziale und die Gerechtigkeit zwischen den Geschlechtern. Friedlicher Protest, dann militanter Aktivismus. Eindrucksvolles historisches Politkino mit unerledigtem Thema. Platz 1. Er schwenkt die Rebellenflagge als Vorwand zum Morden und Brandschatzen. The Hateful Eight von Quentin Tarantino. In dem Quentin Tarantino die Gewalturgründe seiner Gesellschaft erzählt, in dem er zurückblickt zu dem historischen Riss des amerikanischen Bürgerkrieges, in dem er Brutalität, Blut, Massaker, Rassismus als Gewaltporno zelebriert, weil es so blutig, so gewalttätig war, tatsächlich war und ist, wie Tarantino sagt, in dem er das tut, kritisiert er die Gewalt, die er zeigt? Ist Darstellung per se Kritik? Oder interpretieren wir das wohlwollend hinein?